Aus Anlass des 52. Jahrestages des Beginns der Arbeit von Genossen Kim Jong-il im Zentrum der Partei der Arbeit Koreas nahmen der Generalsekretär des libanesischen Vereins der Werktätigen, der Vorsitzende des Quaitischen Komitees für die Unterstützung der Wiedervereinigung Koreas und der Leiter der Abteilung der gesellschaftlichen Erziehung vom angolanischen Komitee für Freundschaft und Solidarität mit allen Völkern jeweils Stellungen. Darin kommt man hervor, dass der Beginn der Arbeit von Genossen Kim Jong-il im ZK der Partei der Arbeit Koreas ein besonderes Ereignis in der Verstärkung und Entwicklung der Partei der Arbeit Koreas sei und schätzte seine unvergänglichen Verdienste für den Aufbau der Partei hoch.